Sie hören den Kompressor im Deutschlandradio Kultur. Wie nennt man die Leute, die vor Flüchtlingsunterkünften randalieren oder diese anzünden? Rechtsextreme, Asylkritiker, Mob oder wie Sigmar Gabriel gestern in Heidenau gesagt hat, Pack? Alles haben wir gehört in den vergangenen Tagen. Ach so, natürlich auch noch besorgte Bürger, die wiederum schon der sogenannten Pegida folgten und nicht mit den Rechten in einen Topf getan werden wollten, aber dann dennoch fanden, dass Deutschland nicht zu nett zu Asylsuchenden sein sollte. Was steckt hinter diesen verschiedenen Begriffen und warum ist es so schwer, die passenden Worte oder vielleicht auch das passende Wort zu finden? Das fragen wir den Sprachwissenschaftler Joachim Schalott von der TU Dresden. Schönen guten Tag. Guten Tag, Frau Wattig. Wie nennen Sie denn die Leute, die in Heidenau, in Freital und anderswo vor den Notunterkünften Parolen schreien und wollen, dass die Flüchtlinge wieder schnell verschwinden oder die anderswo im Land die Unterkünfte anzünden? Wie nennen Sie diese Menschen? Ich tue mir da natürlich selber ein bisschen schwer, weil es ja so ist, dass ich als Sprachwissenschaftler natürlich sehr differenziert versuche, die Dinge zu bezeichnen. Aber so im Alltag nenne ich sie durchaus rechte Demonstranten oder manchmal auch einfach Nazis. Und wie bewerten Sie die aktuelle Äußerung von Sigmar Gabriel, der sagte, bei ihm zu Hause habe man an dieser Stelle von Pack gesprochen? Ja, das ist natürlich sozusagen eine Inszenierung von einem Politiker, der sich volksnah geben will und versucht auch klare Worte zu finden, die klaren Worte, die auch immer wieder in der Öffentlichkeit angemahnt wurden. Warum es aber so schwer ist, jetzt hier die richtigen Worte zu finden, ist natürlich, weil Sprache ja eigentlich niemals neutral ist. Also wir denken zwar so im Alltag, wir können Dinge neutral beschreiben, aber in der Sprachwissenschaft und auch sonst ist man sich eigentlich darüber einig, dass jede Beschreibung eigentlich immer auch schon eine Wertung ist. Ja? Und deswegen ist es eben auch so schwer zu sagen, das sind Asylkritiker oder es sind besorgte Bürger oder wie auch immer, oder es sind Nazis, weil je nachdem, was ich sage, bewerte ich oder hebe ich bestimmte Dinge an dem, was ich da beschreibe, hervor und andere Sachen lasse ich weg. Ja? Also nehmen wir das Beispiel Asylkritiker, das transportiert so ein bisschen die Botschaft, dass jemand eigentlich rational und argumentativ sich mit dem Thema Asyl befasst, ne? Weil in dem Wort Kritik steckt irgendwie so diese Auseinandersetzung mit Argumenten im Grunde drin. Ja? Während wenn ich irgendwie Nazis sage, dann erkläre ich die Leute gleich für nicht diskursfähig. Ne? Das heißt, ich muss mich nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen oder mit Pack. Ja, also mit Pack unterhält man sich nicht. Das ist genau sozusagen der Knackpunkt. Immer wenn wir versuchen, Dinge zu beschreiben, werten wir sie und prägen sie in einer ganz bestimmten Weise. Und das natürlich auch strategisch. Ja? Also ich tue das, damit ich meine eigene politische Agenda dann plausibel machen kann. Das heißt aber, es kann gar kein passendes Wort geben. Also es ist ganz normal, dass man hier mit so vielen Begriffen umherjongliert, obwohl man ja auch denken könnte, na gut, aber das, was vor diesen Flüchtlingsunterkünften passiert, ist doch ziemlich eindeutig. Wieso müssen wir das von so vielen verschiedenen und vorsichtigen Seiten bewerten und dann noch Botschaften mit in unseren Beschreibungen mittransportieren? Also ich glaube eben, dass nicht nur ein Wort passt. Ja, sondern es gibt eben tatsächlich, je nachdem, welche politische Agenda ich habe, passen eben tatsächlich viele Wörter. Ja, also wenn Nazis oder auch Rechte eben von der Asylantenflut sprechen, dann betont es natürlich die Gefahr und die Unkontrollierbarkeit, ruft auch Interpretationsschemata wach, die wir normalerweise für Naturkatastrophen haben. Und das passt natürlich für die in die politische Agenda. Und natürlich ist es nicht falsch, im Sinne von, es entspricht nicht der Wirklichkeit oder von einer massenhaften Zuwanderung oder sowas zu sprechen. Das ist ja nicht falsch im Sinne von, ist mit der Wirklichkeit nicht in Einklang zu bringen, diese Beschreibung, ja, sondern die passt irgendwie und die passt zu einer bestimmten politischen Agenda und damit ist es automatisch so, dass wir, sobald wir unterschiedliche politische Ziele haben und das ist in der Demokratie nun mal so, dann werden wir auch unterschiedliche Wörter dafür finden. Das heißt natürlich nicht, dass Menschenverachten, das Vokabular, Hassrede und so weiter irgendwie akzeptabel wäre. Das heißt nur, dass es sozusagen plausibel ist, dass es zu sowas kommen kann. Verwässert diese Diskussion über das richtige Wort eigentlich das Thema? Also es ist eine Metadebatte, die wir hier führen und die nicht nur wir führen, sondern die gerade eben auch parallel zu den Ereignissen geführt wird? Oder ist es gesellschaftspolitisch wichtig, sich richtig auszudrücken? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns politisch ausdrücken, weil wie gesagt, wir konstruieren damit den Gegenstand, wir konstruieren damit unsere Welt. Also das heißt, wenn wir eben von einer Asylflut sprechen, heißt das automatisch, dass es richtig ist, das einzudämmen. Ja? Wenn wir hingegen von Flüchtlingen sprechen, dann ist klar, dass man denen helfen muss. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass man versucht, so etwas wie einen Konsens herzustellen, weil wir über die Bezeichnungen, die wir gebrauchen, weil mit den Bezeichnungen eben auch die politischen Maßnahmen, die damit verknüpft sind, plausibel erscheinen. Dankeschön an den Sprachwissenschaftler Joachim Schalott über die Schwierigkeit mit unserer Sprache, die aktuellen Ereignisse zu beschreiben.